bin noch nicht bereit, es ist nicht meine Zeit, etwas anderes zu machen, aneinander zu krachen und der Angst ins Gesicht zu lachen. Für immer und ewig erfüllst du meine Wünsche. Manchmal, wenn es dir gefällt. Für immer und ewig erfüllst du meine Wünsche. Manchmal, wenn es dir gefällt. Der Weg ist so weit, ich bin noch nicht bereit. Es ist nicht meine Zeit, etwas anzusprechen, in See zu stechen und die Zellentür aufzubrechen. Für immer und ewig erfüllst du meine Wünsche. Manchmal, wenn es dir gefällt. Wenn es dir gefällt.